Da Jay nun wieder vollkommen hergestellt war, schrieb Elizabeth den folgenden Morgen an ihre Mutter und bat sie, den Wagen zu ihrer Abholung noch denselben Nachmittag zu schicken. Diese Aufforderung kam ihr sehr ungelegen. Sie hatte gewünscht, die Zurückkunft ihrer Töchter wenigstens noch 2 Tage verschoben zu sehen, um sagen zu können, dass sie eine ganze Woche in Netherfield gewesen. Und da sie nicht gesonnen war, diesen Wunsch aufzugeben, meldete sie Eliza, dass der Wagen vor dem Dienstag nicht geschickt werden könnte und dass sie, falls Bingley und seine Schwestern sie zum längeren Bleiben nötigen sollten, zu Hause recht gut noch einige Tage entbehrt werden könnten. Zu einem abermaligen Aufschub konnte sich Elizabeth indes nicht entschließen. Und da sie eher befürchten musste, als eine Überlästige betrachtet zu werden, als eine neue Einladung von den Damen zu erhalten, bat sie Jane, den gefälligen Bingley, um seinen Wagen anzusprechen. Dieses Zeichen zum Aufbruch ward von Mrs. Hurst und Miss Bingley mit vielen Versicherungen des Bedauerns aufgenommen und die Schwestern dringend gebeten, die Abreise wenigstens bis morgen zu verschieben, welchen Vorschlag Caroline jedoch sehr bald wieder bereute, indem ihr aus Eifersucht entstandener Widerwille gegen Eliza die Liebe zu Jane weit übertraf. Den Herr des Hauses erfüllte die Kunde ihrer nahen Abreise mit vieler Bekümmernis und er wandte alle Beredsamkeit an, Jane zum längeren Verweilen zu vermögen. Doch fest in dem, was sie einmal für recht erkannte, ließ sie sich auch jetzt nicht umstimmen. Darcy vernahm die Nachricht mit Vergnügen. Elizabeth war schon zu lange in Netherfield gewesen. Sie hatte ihn mehr angezogen, als er wünschte, und Miss Bingley war unhöflich gegen sie und zudringlicher als gewöhnlich gegen ihn gewesen. Er beschloss, sorgfältig über sich zu wachen, um ihr den möglichen Gedanken, als ob sie Eindruck auf ihn gemacht haben könnte, wieder zu benehmen. In dieser Absicht sprach er auch den ganzen Sonnabend nicht 10 Worte mit ihr, und blieb selbst, als beide zufällig eine halbe Stunde allein im Zimmer waren, stumm und unbeweglich bei seinem Buch sitzen. Sonntagmorgen nach dem Gottesdienst fand endlich die von den meisten so ersehnte Trennung statt. Miss Bingleys Höflichkeit gegen Eliza nahm zum Schluss in demselben Grade zu wie ihre Zärtlichkeit gegen Jane. Und nachdem sie letztere umarmt und ihr mehrmals versichert, dass es ihr viel Freude machen würde, sie wiederzusehen, reichte sie auch Eliza die Hand zum Abschied. Der Empfang von der Mutter war nicht sehr herzlich. Sie wunderte sich über ihr frühes Kommen, fand es nicht artig, die Netherfielder Gesellschaft des Wagens zu berauben und äußerte große Sorge, dass Jane sich abermals erkältet haben könnte. Der Vater hingegen, obgleich sehr lakonisch in seinen Freudenbezeugungen, war augenscheinlich froh, sie wiederzusehen. Er hatte ihre Unentbehrlichkeit in dem Familienkreis hinlänglich erkannt und die Abendunterhaltung ohne ihren Beistand unerträglich gefunden. Mary war wie gewöhnlich mit dem ernsten Studium des Generalbasses und der menschlichen Natur beschäftigt und hatte ihren Schwestern neue Ausarbeitungen zu zeigen und scharfsinnige Bemerkungen mitzuteilen. Kittys und Lydias Nachrichten waren anderer Art. Viel war von den Offizieren getan und noch mehr gesagt worden seit vorigen Freitag. Einige dieser Herren hatten kürzlich bei Onkel Phillips gegessen und es ging ein unverbürgtes Gerücht, dass Colonel Forster sich nächstens verheiraten würde. Am folgenden Morgen beim Frühstück kündigte Bennet der versammelten Familie einen Gast zum Mittag an. Mutter und Töchter waren natürlich sehr begierig, Namen und Stand des Kommenden zu erfahren. Es konnte niemand anderes als Bingley sein, und Mrs. Bennet zog die Klingel, um eiligst noch einige Veränderungen und Verbesserungen des Mahls anzuordnen, als Bennet versicherte, dass sie nicht Mr. Bingley, sondern einen ganz fremden Herrn zu erwarten hätten. Und nachdem er sich einige Zeit an ihrem Erstaunen und ihrer Neugier ergötzt, erzählte er, dass er vor 4 Wochen einen Brief von seinem Vetter Collins, demselben, der nach seinem Tode Frau und Töchter, sobald es ihm beliebte, zum Haus hinausweisen könnte, erhalten hätte, worin er seinen Besuch auf den heutigen Tag angekündigt. Mrs. Bennet erschöpfte sich zum 100. Mal in Klagen und Verwünschungen über die ungerechte und grausame Einrichtung, einer Witwe und ihren 5 Töchtern das Gut nach des Mannes Tode zu nehmen, um es einem wildfremden Vetter zu geben. Jane und Elizabeth bemühten sich ebenfalls zum 100. Mal, jedoch vergeblich, ihr die Sache begreiflich zu machen. Der Versuch überstieg ihr Fassungsvermögen, und so blieb sie bei ihrer Meinung. »Es ist allerdings ein höchst unbilliges Verlangen,« sagte Bennet mit erkünsteltem Ernst, »und nichts kann Mr. Collins von der Schuld Longbourn zu erben freisprechen. Aber ich hoffe, wenn du seinen Brief gelesen hast, wirst du durch seine Art, sich hierüber auszudrücken, milder gegen ihn gestimmt werden.« »Gewiss nicht. Ich finde es im Gegenteil sehr unverschämt und heuchlerisch, dass er schreibt. Solche falschen Freunde sind mir höchst zuwider. Warum fährt er nicht fort, mit uns im Streit zu leben, wie es sein seliger Vater tat?« Hierüber scheint er selbst einige kindliche Skrupel zu hegen. Doch hört. Hansford bei Westerham, Grafschaft Kent, 15. Oktober. »Verehrter Herr, die zwischen Ihnen und meinem verstorbenen Vater obwaltende Misshelligkeit hat mir, seit ich so unglücklich war, ihn zu verlieren, schon manche trübe Stunde bereitet. Der Wunsch, den Bruch zu heilen, ist zwar oft in mir aufgestiegen, doch immer wieder durch die Besorgnis zurückgedrängt worden, dem Willen meines seligen Herrn Vaters zuwiderzuhandeln, da es ihm doch gefallen hatte, auf diesem Fuß mit Ihnen zu leben. Seit kurzem bin ich indes über diesen Punkt mit mir selbst ins Reine gekommen, indem ich Ostern ordiniert worden und jetzt so glücklich gewesen bin, die Pfarrei dieses Kirchspiels durch die außerordentliche Huld und Gnade der hochgeborenen Lady Catherine de Bourgh, Witwe des Sir Louis de Bourgh, zu erhalten. Mit der dankbarsten Hochachtung gegen Ihre Herrlichkeit erfüllt, wird es von nun an mein ernstliches Bestreben sein, alle Pflichten eines Geistlichen gewissenhaft zu erfüllen. Und da es einem solchen vor allen anderen Dingen zukommt, den Segen des Friedens in den Familien seines Bereichs zu befördern, so darf ich mir wohl schmeicheln, dass Sie meinen guten Willen anerkennen und Ihrerseits den Umstand, dass ich der rechtmäßige Erbe des Longbornschen Guts bin, vergessen und den dargereichten Ölzweig nicht verschmähen werden. Es betrübt mich innigst, das unschuldige Werkzeug zu sein, Ihre liebenswürdigen Töchter zu beeinträchtigen, und ich bitte um Erlaubnis, Ihnen selbst meine Entschuldigung deshalb machen zu dürfen, so wie Sie von meiner Bereitwilligkeit, Ihnen jeden möglichen Ersatz zu geben, zu versichern. In der angenehmen Hoffnung, eine freundliche Aufnahme in Ihrem Hause zu finden, bin ich so frei, Ihnen und Ihrer verehrten Familie meine Aufwartung Montag, den 18. November mittags 4 Uhr zu machen und bis zum Sonnabend über 8 Tage unter Ihrem gastfreien Dach zu verweilen, was ohne Bedenken von meiner Seite geschehen kann, da Lady Catherine mir gütigst gestattet, einen Sonntag abwesend zu sein, wenn ich einen anderen Geistlichen zur Verrichtung des Gottesdienstes stelle. Mit den ehrfurchtsvollsten Empfehlungen an Ihre schätzbare Familie habe ich die Ehre zu zeichnen, Euer wohlgeboren, ergebenster Freund und Diener William Collins. »Punkt 4 Uhr also können wir diesen Vetter mit dem Ölzweig erwarten«, sagte Bennet, indem er den Brief wieder zusammenfaltete, »denn es versteht sich von selbst, dass ich gebührend darauf geantwortet und ihm im Namen der ganzen Familie die freundlichste Aufnahme zugesichert habe. Er scheint ein sehr gewissenhafter, höflicher junger Mann zu sein, und ich freue mich auf seine nähere Bekanntschaft, besonders wenn Lady Catherine so huldvoll ist, sein öfteres Wiederkommen zu erlauben. Was er über die Mädchen sagt, klingt ganz vernünftig, und wenn er geneigt ist, Ihnen irgendeinen Ersatz zu geben, werde ich ihn wahrlich nicht davon abhalten.« »Der Vorschlag macht seinem Herzen Ehre«, sagte Jane, »doch sehe ich nicht ein, auf welche Weise er uns entschädigen will.« Elizabeth konnte nicht aufhören, sich über seine außerordentliche Unterwürfigkeit gegen Lady Catherine zu verwundern, und die Erwähnung seiner Bereitwilligkeit, alle vorfallenden Berufspflichten zu erfüllen, reizte sie zum Lachen. Da es sich ja von selbst verstände, dass ein Pfarrer taufen, konfirmieren, verheiraten und begraben müsste, so oft es vorfiele. »Es muss ein wunderlicher Kauz sein«, sagte sie. »Ich kann mich nicht mit ihm und seinem pomphaften Stil befreunden. Und was soll denn die Entschuldigung wegen des Lehens bedeuten? Er kann die Sache ja doch nicht ändern. Und würde sie nicht ändern, falls er es auch könnte. Was halten Sie von ihm, lieber Vater?« »Ich habe die größte Hoffnung, ihn abgeschmackt zu finden. Sein Brief enthält eine so vielversprechende Mischung von Kriecherei und Selbstgefühl, dass ich es kaum erwarten kann, ihn zu sehen.« »Hinsichtlich der Komposition«, bemerkte Mary, »erscheint mir sein Brief nicht fehlerhaft. Die Idee mit dem Ölzweig ist freilich nicht ganz neu, doch hier sehr passend angebracht.« Catherine und Lydia interessierten sich weder für den Brief noch für den Schreiber. Es war höchst unwahrscheinlich, ja fast unmöglich, dass der Vetter in einem roten Rock kommen sollte und seit mehreren Wochen gewohnt, ihr Vergnügen einzig in der Gesellschaft der Offiziere zu finden, erwarteten sie jetzt gar nichts von einem in einer anderen Farbe gekleideten Mann. Mrs. Bennet fühlte sich durch den Brief viel milder gegen den Vetter gestimmt und bereitete sich, zum Erstaunen ihres Mannes und ihrer Töchter, vor, ihn mit Ruhe und ohne Empfindlichkeit zu empfangen. Mr. Collins erschien pünktlich zur bestimmten Stunde und ward von der ganzen Familie mit großer Höflichkeit willkommen geheißen. Bennet sprach sehr wenig, die Damen desto mehr, und Mr. Collins bedurfte ebenfalls keiner Aufmunterung zum Sprechen. Er war ein langer, etwas linkisch aussehender junger Mann von 25 Jahren, von ernstem, steifem Äußeren und förmlichem Wesen. Nachdem die ersten Begrüßungen vorüber waren, wandte er sich an Mrs. Bennet und pries sie glücklich, die Mutter solcher schönen Töchter zu sein, von denen der Ruf bei weitem noch nicht genug gesagt hätte. Hierauf begann er seine Entschuldigungen wegen dem Lehen und fuhr dann fort: »Ich beklage das harte Schicksal meiner schönen Cousinen und würde noch mehr über diesen Gegenstand sagen, wenn ich nicht befürchten müsste, voreilig und übereilt zu erscheinen. Doch kann ich den jungen Damen versichern, dass ich nur in der Absicht gekommen bin, ihnen meine Verehrung zu bezeigen. In diesem Augenblick etwas Mehreres darüber zu sagen, würde ihr Zartgefühl beleidigen. Vielleicht aber, wenn wir uns nach einigen Tagen durch eine genauere Bekanntschaft näher getreten, könnte...« Hier ward er durch den Eintritt des Bedienten unterbrochen, der das aufgetragene Mittagessen meldete. Die Mädchen sahen sich verwundert an und lachten. Im Esszimmer fand er reichen Stoff zu bewundern und loben, und Mrs. Bennets Eitelkeit würde sich dadurch höchst geschmeichelt gefühlt haben, hätte sie den niedergeschlagenen Gedanken, dass er alle diese Herrlichkeit als sein künftiges Eigentum betrachtete, verbannen können. Auch den aufgetragenen Speisen ward das gebührende Lob gezollt, und er wünschte zu wissen, welcher von seinen schönen Cousinen der Dank für diese vortreffliche Zubereitung gebührte, worauf die Mutter mit einiger Empfindlichkeit erwiderte, dass sie Gottlob in den Umständen wäre, einen Koch halten zu können, und dass ihre Töchter sich nicht um die Küche zu bekümmern hätten. Er bat um Verzeihung, sie erzürnt zu haben, und obgleich sie hierauf in einem sanfteren Ton versicherte, sich nicht beleidigt zu fühlen, fuhr er doch noch eine halbe Stunde fort, sich zu entschuldigen. Während der Mahlzeit verhielt sich Mr. Bennet fortwährend schweigsam. Als aber die Bedienten hinausgegangen waren, glaubte er doch auch einigen Teil an der Unterhaltung nehmen zu müssen und wählte hierzu einen Gegenstand, bei welchem sich sein Gast, wie er hoffte, in seiner ganzen Größe zeigen würde. Er pries ihn nämlich glücklich, in Lady Catherine eine so vortreffliche Gönnerin gefunden zu haben. Collins war unerschöpflich in ihrem Lob und versicherte mit etwas mehr Feierlichkeit als gewöhnlich, noch nie ein solches Betragen von einer Dame dieses Rangs gesehen, nie so viel Herablassung und Huld erfahren zu haben wie von Lady Catherine. Sie hatte seine beiden in Hunsford gehaltenen Predigten anzuhören geruht, ihn bereits zweimal zu Tisch nach Rosings eingeladen und ihn sogar am vorigen Sonnabend holen lassen, um den vierten Mann am Spieltisch abzugeben. Lady Catherine galt bei vielen Menschen für stolz, er aber hatte noch keine Gelegenheit gehabt, dies zu bemerken, da sie mit ihm wie mit jedem anderen Gentleman zu sprechen pflegte. Sie gestand ihm gern die Erlaubnis zu, an den Gesellschaften in der Nachbarschaft teilzunehmen oder seine ferner lebenden Verwandten auf längere Zeit zu besuchen. Ja, sie hatte sich herabgelassen, ihm den Rat zu erteilen, so bald als möglich zu heiraten, nur mit Vernunft zu wählen, und war in ihrer Huld so weit gegangen, seine demütige Wohnung mit ihrem Besuch zu beehren und einige kleine Änderungen daselbst anzuordnen. Mrs. Bennet war erstaunt über solche seltene Artigkeit, und Collins fuhr mit großer Wichtigkeit zu erzählen fort: »Der Garten, in welchem meine Wohnung steht, ist nur durch einen Heckengang von Rosings Park, dem Wohnsitz ihrer Herrlichkeit, getrennt, und ich habe täglich die Freude, sie oder ihre einzige Tochter, die Erbin von Rosings und mehrerer anderer bedeutender Güter, vorbeifahren zu sehen.« »Einzige Tochter und Erbin mehrerer Güter«, seufzte Mrs. Bennet, »ist sie hübsch?« »Eine äußerst liebenswürdige junge Dame. Lady Catherine sagt selbst, dass Miss de Bourgh im Punkt wahrer Schönheit die Schönsten ihres Geschlechts durch ein gewisses Etwas in ihren Zügen, durch den Ausdruck hoher Geburt übertrifft. Leider ist sie sehr kränklich, wodurch sie verhindert worden ist, den Grad von Vollkommenheit zu erreichen, den sie sonst ohne Zweifel erlangt haben würde, wie mir ihre Gouvernante, die noch bei ihr ist, gesagt hat. Aber an Liebenswürdigkeit sucht sie ihresgleichen, sowie an Herablassung, welche sie unter anderem dadurch beweist, dass sie manchmal in ihrem Phaeton bei mir vorbeifährt. Ist sie bei Hof vorgestellt? Ich erinnere mich nicht, ihren Namen gelesen zu haben. Ihre schwächliche Gesundheit gestattet ihr leider nicht, in London zu leben, wodurch der Hof von England, wie ich neulich schon gegen Lady Catherine erwähnte, einer seiner schönsten Zierden beraubt worden ist, indem Miss de Bourgh alle die erhabenen Eigenschaften einer Herzogin besitzt und dem höchsten Rang Ehre machen würde. Ihre Herrlichkeit schien Wohlgefallen an dieser Idee zu finden, und ich versäume keine Gelegenheit, ihr edles Mutterherz durch solche zarten Komplimente zu erfreuen. »Wohl Ihnen«, sagte Bennet, »dass Sie das Talent besitzen, auf eine feine Weise zu schmeicheln. Darf ich fragen, ob solche gern gesehene Aufmerksamkeiten Ihre Entstehung dem Eindruck des Augenblicks verdanken oder das Resultat vorhergegangenen Nachdenkens sind?« Sie entstehen meistens im Moment des Gebrauchs, und obgleich ich mich manchmal damit beschäftige, solche kleinen, eleganten Komplimente für die gewöhnlich vorkommenden Fälle in Bereitschaft zu halten, so suche ich Ihnen doch immer so viel als möglich ein ungesuchtes Ansehen zu geben. Collins entsprach Mr. Bennets Erwartungen vollkommen. Er war in der Tat so absurd, als er sich ihn vorgestellt. Doch nicht lange war er imstande, sich an diesem Geschwätz zu ergötzen, und nach eingenommenem Tee forderte er ihn auf, den Damen etwas vorzulesen. Dazu ließ sich Mr. Collins nicht bitten, und ein Buch war zugleich herbeigeholt, bei dessen Anblick, es trug alle Kennzeichen einer Leihbibliothek, er sich jedoch mit Abscheu abwandte und mit vielen Entschuldigungen versicherte, dass er niemals Romane lese. Kitty staunte ihn an, und Lydia schrie laut auf. Es wurden andere Bücher gebracht, und nach einigem Überlegen erwählte er Fordyces Predigten, Predigten für junge Frauenzimmer. Lydia überfiel ein Entsetzen, als er das Buch öffnete, und ehe er noch drei Zeilen gelesen, unterbrach sie ihn mit »Mama, wissen Sie schon, dass Onkel Phillips davon spricht, seinen Richard wegzuschicken und dass ihn Colonel Forster auf diesen Fall mieten will? Die Tante erzählte es mir am Sonntag.« Ich muss morgen nur einmal nach Meryton gehen, um zu hören, wie die Sache abgelaufen ist und ob Mr. Danny bald aus der Stadt zurückkehrt. Lydia ward von ihren beiden ältesten Schwestern zur Ruhe verwiesen. Collins aber legte höchst beleidigt sein Buch zur Seite und sagte, »Ich habe schon oft zu bemerken Gelegenheit gehabt, dass junge Damen so wenig Interesse an ernsten Schriften finden, obgleich sie doch hauptsächlich zu ihrem Besten geschrieben sind.« Ich muss gestehen, es setzt mich in Erstaunen, denn gewiss kann Ihnen nichts vorteilhafter sein als Belehrung. Ich will indes meinen schönen Cousinen nicht beschwerlich damit fallen. Hierauf wandte er sich zu Mr. Bennet und forderte ihn zu einer Partie Tricktrack auf, welche dieser bereitwillig annahm und ihm den Rat erteilte, die leichtsinnigen Mädchen ihrer eigenen läppischen Unterhaltung zu überlassen. Die Mutter nebst Jane und Elizabeth bemühten sich, Lydias unartige Unterbrechung zu entschuldigen und versicherten, dass dergleichen nicht wieder vorfallen sollte, wenn er die Güte haben wollte, noch einmal mit Lesen anzufangen. Mr. Collins aber verharrte mit aller Höflichkeit auf seiner Verneinung, indem er jedoch wiederholt beteuerte, dass er dem Cousinchen die Beleidigung längst vergeben hätte. Und somit begann er sein Spiel.